Löwenzunge kam zurück und die Suche nach dem Glück. Gebäude, über das ich mich so freute, schien so groß und wunderbar, aber ist es deshalb wahr? In der Bar, am Anfang der Welt, werden Visionen abbestellt, denn der tatsächliche Schrecken ist das glückliche Versteck. Damit ist es aus und ich will nur noch schnell nach Haus. Der befreite Avatar steht wieder ganz alleine da in der guten alten Welt, die manchmal nicht gefällt. Sie ist viele Macken, lieber kleine